und sie erkunden sich bei dir. Ist es wahr? Sag, ja, bei meinem Herrn. Es ist bestimmt wahr, und ihr werdet euch ihm nicht entziehen können. Und wenn jede Seele, die Unrecht getan hat, das besäße, was auf der Erde ist, würde sie sich wahrlich damit loskaufen. Sie halten Reue geheim, wenn sie die Strafe sehen. Und es wird in Gerechtigkeit zwischen ihnen entschieden, und es wird ihnen kein Unrecht zugefügt. Sicherlich, Allah gehört alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist. Sicherlich, Allahs Versprechen ist wahr, aber die meisten von ihnen wissen nicht. Er macht lebendig und lässt sterben, und zu ihm werdet ihr zurückgebracht. O ihr Menschen, zu euch ist nunmehr eine Ermahnung von eurem Herrn gekommen und eine Heilung für das, was in den Brüsten ist, eine Rechtleitung und Barmherzigkeit für die Gläubigen. Sag, über die Huld Allahs und über seine Barmherzigkeit, ja, darüber sollen sie froh sein. Das ist besser als das, was sie zusammentragen. Sag, was meint ihr zu dem, was Allah für euch an Versorgung herabgesandt hat und was ihr dann als Verbotenes und Erlaubtes festgelegt habt? Sag, hat Allah es euch tatsächlich erlaubt oder ersinnt ihr etwas gegen Allah? Was wird die Meinung derer, die gegen Allah Lügen ersinnen, am Tag der Auferstehung sein? Allah ist wahrlich voll Huld gegen die Menschen, aber die meisten von ihnen sind nicht dankbar. Und mit keiner Angelegenheit befasst du dich, und nichts verliest du davon an Koran, und keine Tat vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind, wenn ihr euch ausgiebig darüber auslasst. Und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleineres als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch verzeichnet wäre. Sicherlich, über Allahs Gefolgsleute soll keine Furcht kommen, noch sollen sie traurig sein, diejenigen, die glauben und gottesfürchtig sind. Für sie ist die frohe Botschaft im diesseitigen Leben und im Jenseits. Keine Abänderung gibt es für die Worte Allahs. Das ist der großartige Erfolg. Ihre Worte sollen dich nicht traurig machen. Gewiss, alle Macht gehört Allah. Er ist der Allhörende und Allwissende. Sicherlich, Allah gehört, wer in den Himmeln und wer auf der Erde ist. Es folgen diejenigen, die anstatt Allahs Teilhabe anrufen, ihren falschen Göttern. Sie folgen nur Mutmaßungen und sie stellen nur Schätzungen an. Er ist es, der euch die Nacht gemacht hat, damit ihr in ihr ruht, und den Tag hell. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute, die hören. Sie sagen, Allah hat sich Kinder genommen. Preis sei ihm, er ist der Unbedürftige. Ihm gehört, was in den Himmeln und was auf der Erde ist. Keine Ermächtigung habt ihr dafür. Wollt ihr über Allah etwas sagen, was ihr nicht wisst? Sag, gewiss, denjenigen, die gegen Allah Lügen ersinnen, wird es nicht wohl ergehen. Für sie ist im Diesseits Nießbrauch, hierauf wird ihre Rückkehr zu uns sein. Hierauf lassen wir sie die strenge Strafe kosten dafür, dass sie ungläubig waren.